Entertain you. Goodbye, Welt. Goodbye, Stadt. Ja, nun haben wir den zu lang. Goodbye, Stadt. Goodbye, Welt. Nur für Erde, nur für Geld. Unsere Welt, die liegt in Scherben. Und wir streiten uns zum Selben. Steigen auf den Trümmerhaufen, wollen die Trümmer gar verkaufen. Und beim Sonnenuntergang stoßen wir auf das Ende an. Goodbye Stadt, goodbye Welt, nur für Erde, nur für Geld. Goodbye Welt, goodbye Stadt, ja nun haben wir den Verlangen. Goodbye, Stadt.